manche Trän aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee. Seine kalten Flocken saugen durstig ein das heiße Meer. Sprossen wollen wieder ihr ein Lauerwind und das Eis zerspringt in Schollen und der weiche Schnee zerrinnt und der mit ihm die Stadt durchziehen, muntre Straßen ein und aus. Fühlst du meine Tränen glühen, da ist meiner Liebsten Haus. Ah!